Uftatati ralala, der März ist gekommen, die Narren fahren raus oder teilen aus. Dabei ist Berlin gar keine Karnevalshochburg oder das Sauerland oder Bayern. Trotzdem benehmen sie sich so. Geltungsbedürftige Mimöschen ohne Selbstreflexion allenthalben, könnte man meinen. Ein Trauerspiel vom Feinsten, wenn's nur nicht so ernst wäre. Klar kann man sich schönreden, dass das Kind nur in die Bütt und nicht in den Brunnen gefallen ist, aber hey, wie alle Welt weiß, kann man auch in Pfützen ertrinken. Oder in Schlaglöcher nach einem Regenguss. Und davon gibt's viele, sowohl als auch. Zumindest hier in der Gegend. Nebst anderer Infrastruktur, die allerdings größtenteils marode, wie man so hört. Naja, sie wird mutmaßlich und mittelfristig ohnehin verscherbelt. Bewährte Methode. Apropos Verscherbeln. Jüngst las ich im Netz von einer größeren Henkel-Porzellanschwemme in der Hauptstadt. Weiß man da Näheres? Vielleicht bahnt sich ein Polterabend an. Wäre ja nichts Neues. In Berlin ist schließlich bald Krokusblüte und direkt auch ein neuer Laubbläser am Start. Modell Rambo Zambo. Erwartet wird viel Lärm für nix. Zumal man sich auf dem Nebenkriegsschauplatz schon jetzt um Zimmer streitet. Insbesondere um den blauen Salon, der eigentlich rot ist. Aus Gründen. Aber was weiß ich schon? Nun eines vielleicht, denn das ist ungeachtet aller Renten sicher. Nach dem Frost und vor dem Regen fährt der Bauer Gülle und denkt sich, float the zone with shit. Mutmaßlich auch wegen dieser seiner Expertise ist, wie man liest, möglicherweise der Bock als Gärtner bzw. der Oberbauer als Landwirtschaftsminister im Gespräch. Zu Lasten des Arten- und Klimaschutzes nebst biologischer Vielfalt höchstwahrscheinlich. Idee übrigens, die sich der Osterei-Bayer aus seiner Wurst zuzelt hat und letztere war definitiv kein dickes Sauerländer nicht. Macht aber nix. Wenn die Insekten weg sind, nimmt man halt den Akkupollensaugbläser. Es saugt und bläst der Pollenmann viel besser als die Biene kann. Überhaupt wird Zeit, dass die Varroa-vermilbten Viecher einem nicht allweil auf die Superniere scheißen. Herzlich willkommen hier im Narrenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 219, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Na, Demokraten, habt ihr Karneval gut überstanden oder grippiert und oder nuruiert ihr noch? Trinkt ihr umständehalber Tee und habt dafür auch noch ausreichend Tassen im Schrank? Das geht raus an alle Spinner, ihr seid die Gewinner und nicht vergessen, auch wenn man mal eine Schlacht verliert, kann man durchaus den Krieg gewinnen. Oder, um es mit den Worten eines ehemaligen Staatsmannes anlässlich einer Pressekonferenz am 31. August 1984 zu sagen, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Genug der Polemik. Kürzlich verlor ein Rollladengurt im Haus der älteren Dame den Halt auf der Achsrolle und wurde von der federbetriebenen Wickelrolle gnadenlos aus der Führung gezogen. Seitdem war es dunkel im Gefilde. Dem wollte ich gern Abhilfe schaffen. Dumm nur, dass es sich um ein überbreites Rollo hinter einer ebensolchen Abdeckung handelt, die zu allem Überfluss tapeziert war. Sämtliche Schrauben mittels eines Neodym-Magneten zu finden wäre das kleinste Problem, doch müssten zur Demontage alle Gardinen nebst ihrer Stangen entfernt werden. Danach müsste dann die Tapete aufgeschnitten werden, die bei der Montage nie mehr vernünftig restauriert werden könnte. Die Alternative? Ein minimalinvasiver Eingriff. Hierzu müsste im Bereich der Achsrolle mit einem dünnen Sägeblatt ein Teil der Abdeckung ausgeklinkt werden. Dann könnte man den Gurt von der Wickelrolle abziehen, ihn wieder an der Achsrolle befestigen und dort aufwickeln. Anschließend müsste man am ausgeklinkten Teil der Abdeckung nur noch eine Haltelasche anschrauben und es wieder einsetzen und das Ende des Gurts an der Wickelrolle befestigen. Ob der Plan aufgeht, hört selbst. Ja, Reparatur. Eigentlich wollte ich das Ganze ja aufnehmen, also so mit Lavaliermikrofon und Schnickschnack, aber hey, nee, lass mal. Das kann ich hier bei mir zu Hause machen, aber nicht da. Da läuft die ganze Zeit der Fernseher bei der älteren Dame und dann hast du dann im Hintergrund irgendwelche Problemchen und überhaupt, das halt dann in dem Raum, ich weiß auch nicht. Ich habe mich dann entschieden, das so nicht zu machen. Also, wie habe ich die Reparatur durchgeführt? Ich habe erstmal die Gardine entfernt, die Obergardine, die diesen Rollokasten verkleidet hat. Die war mit Klettband fest, die konnte man einfach abziehen und die Seitengardine, ja, nennt man sowas Doors, ich habe keine Ahnung, habe ich dann auch auf Seite gezogen, die Fensterbank abgeräumt und dann hatte ich ja etwas Platz. Dann habe ich mir angeschaut, wie ich am besten den Rollokasten öffnen kann. Das heißt, erstmal, wo sind Schrauben? Das konnte ich dann mittels eines Neodym-Magneten rausfinden. Viele waren es da nicht auf der Ecke, die ich haben wollte. Dann versuchte ich, unten die Tapete aufzuschneiden. Den Freiraum zwischen den beiden Platten, nämlich der aufgeschraubten und dem eigentlichen Kasten, hatte ich schnell gefunden. Ja, und da kam ich nur bis zu einem gewissen Punkt. Und siehe da, aha, man hatte das Teil oben eingesetzt, den Kasten. Der ging also gar nicht bis zur Decke, die Frontplatte. Wie sich nachher herausstellte, gab es in der Frontplatte einen Schlitz und in dem Kasten gab es ebenfalls einen Schlitz und da waren dann diese Flachdübel bzw. eine Holzschiene drin, wo man das reinschieben konnte und dann nur unten verschrauben. Das war also ganz praktisch. So musste ich nur einen Längsschnitt machen und die Tapete entlang dieser Stoßkante aufschneiden im Endeffekt. Und so konnte ich dann so ein 30 cm mal 20 cm Teil rausnehmen, indem ich nur eine Schraube löste. Das war sehr praktisch. Ich habe eine akkubetriebene Kreissäge mit einem sehr dünnen Blatt. Und damit konnte ich das dann sehr bequem aufsägen. Und die Holde hat derweil den Staubsauger gehalten. Und dann hatte ich eben nach kürzester Zeit Zugang und konnte mir das ansehen. Und tatsächlich war auf der Rolle, das heißt auf der Achse, auf der der Rollo aufgerollt wird, eine Kunststoffwickelrolle für den Gurt. Und aus dieser Kunststoffwickelrolle ist der Gurt rausgerissen. Was bedeutete, ich konnte das Loch nicht mehr wiedernehmen, sondern ich musste mir was anderes überlegen. Das heißt, ein Loch reinbohren. Dumm nur, dass die Rolle hinter einem festen Stück verlief. Das heißt, nicht da, wo das Loch war. Dazu hätte ich den Kasten selbst aufsägen müssen, da hatte ich keine Lust drauf und rundrum wahrscheinlich 7 Kreuzschlitzschrauben rauszuschrauben, um die Rolle ein Stück auf der Achse zu verschieben, vielleicht sogar mit mäßigem Glück, war auch nicht so toll. Also habe ich irgendwie versucht, da ein Loch in diese Wickelrolle, in diese Spindel zu bohren, was aber elektrisch nicht ging, da musste ich mich dann von Hand bemühen. Das war sehr lästig und ja, hat auch ein Weilchen gedauert, weil es war Hartkunststoff. Ich denke mal ABS oder sowas. Blöd. Als das aber erledigt war, ja, ganz vergessen, als ich das Loch auf hatte, musste ich erstmal mit dem Staubsauger rein, weil da waren Spinnenweben und Spinnennester und ach, ohne Ende. War nicht sehr schön und auch nicht sehr sauber. Aber hey, nach, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren ist das halt mal so, ne? Wo war ich? Ach so, an der Spindel. Ich habe dann dieses Loch gebohrt, ist dann ein bisschen aufgerieben, dass ich so ungefähr 5 mm hatte, habe mir eine 5 mm Schraube geholt mit 2 Unterlegscheiben, breiten Unterlegscheiben und einer selbstsichernden Mutter. Und dann habe ich aus der Wickelspindel, die habe ich abgerollt, gesichert, den Gurt entfernt, dann das eine Ende oben eingeführt, mit der Spindel verschraubt. Den Gurt habe ich dann auf dieser, ja, ich nenne es einfach mal Gurtspindel, aufgewickelt und durch das Loch geführt. Ja, wieder unten an der Automatikspindel befestigt. Ja, und dann konnte ich den ganzen Kram wieder zusammenbauen. Das war es eigentlich schon, also gar nicht sehr aufwendig. Hat nur sehr viel Zeit gekostet, weil da eben lauter Kleinigkeiten waren, insofern aufwendig waren, dass man halt an die Sachen schlecht rankam oder auch die selbstsichernde Mutter. Die kannst du halt nur immer so 20 Grad bewegen mit dem Schraubenschlüssel und oben musst du irgendwie versuchen, den Kreuzschlitz zu kontern. Und das Ganze halt in so einem kleinen Loch, da bist du immer mit den Händen im Weg, die Achse ist im Weg. Das ist also alles blöd. Aber ja, man kann es so machen. Ich war froh, dass der Plan funktionierte, habe den ganzen Kram zusammengebaut, die Gardine wieder hingehängt, ein bisschen gesaugt, mein Werkzeug weggeräumt und ja, jetzt geht der Rollo wieder auf. Schöne Sache das. Ganz einfach. Hätte ich jetzt auch einen 2-stündigen Beitrag in voller Länge machen können, mit allem Fluchen, was ich hatte, aber hey, man muss ja nicht immer überziehen. Wir sind ja jetzt schon wieder weit genug. In dieser Konserve. kann ja auch mal eine kleine sein. Das war die minimalinvasive Reparatur des Rollladengurtes. Tja, und dann hatte ich ja neulich so vom CAD-Programm und meinen Kenntnissen geschwärmt. Zack, habe ich die Diorama-Bodenplatte gezeichnet. Alles schick auf den Drucker und da war sie. Die plötzliche Ernüchterung. Es gibt zwei Durchbrüche, Löcher in der Platte und nachdem der Druckkopf den Rand gedruckt hat, fährt er zu den Lochpositionen und umrandet sie. Blöd nur, er zieht einen Faden und dann haftet die Umrandung nicht und alles ist dahin. Ich hab's Internet befragt, nichts half und dann habe ich mich mit einem anderen Slicer auseinandergesetzt. Mehr Einstellmöglichkeiten als das mitgelieferte Creality-Tool und siehe da, es funktionierte und die Druckzeit verringerte sich prognostisch von grob 22 Stunden auf 13, obwohl die Kerneinstellungen gleich waren. Jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich ist noch genug Filament auf der Spule. Ich werde berichten. Hört ihr das? Dieses dumpfe Wummern, das ist vom Karnevalszug. Hat ungefähr minus 50 Dezibel. Also alles unterhalb von 70 wird eigentlich weggefiltert, damit ich hier so ein paar bestimmte Geräusche im Raum hier nicht mehr habe. Aber hey, das ist schon Knaller. Und mein Raum hier im Keller hat keine Fenster, ne? Also der ist, auf der einen Seite ist der Hang davor, auf der anderen Seite steht ein Haus davor. Jetzt geht der Tiefbass bis 40. Ich mach mal den Filter weg vom Mikrofon. Das ist der Wahnsinn. Ich zieh das nachher mal ein bisschen auf, damit ihr das hören könnt. Aber echt. Ja, also während des Zugs kann man hier eigentlich nichts aufnehmen. Das ist schon der Knaller. Ich guck mir mal das Spektrum an. Das ist dann bei 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, bei 30 Hertz ungefähr habe ich den Peak. 30 Hertz geht bis minus 36 dB hoch und alles andere ist eigentlich unter ferner Liefen. Das ist schon der Knaller. Wummernde Bässe, Wahnsinn. Ja, Karneval in Lindlar, wer hätte es gedacht? Ach so, kleiner Irrtum. Ich habe ja eine Absenkung drin für den Bassbereich. Laut der Anzeige für das Mikrofon kommt da ein Peak von minus 3 Dezibel. Minus 3 Dezibel bei 30 Hertz, das ist schon der Knaller. Meine Fresse. Ich hoffe, dass die bald durch sind. Aber wir haben ja zwei. Ich glaube, das sind Medienfirmen. Ich habe keine Ahnung. Die waren die letzten Jahre auch schon dabei. Die machen hier so einen Heidenlärm und Nebel und allen möglichen Scheiß, damit sie allen zeigen können, was es doch für geile Fuzzis sind. Aber hey, dass die den Leuten da unten die Ohren raushauen, also da fehlt mir jegliches Verständnis. Absolut. Das hat auch mit Karneval nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur Schwachsinn. Also ich würde da ungern direkt daneben stehen wollen, weil ich gehe mal davon aus, dass im direkten Schallbereich der Lautsprecher, die da haben, also das sind weit über 100 Dezibel, die da kommen. Und nein, obwohl ich ein Schallpegelmessgerät habe, werde ich mich da jetzt nicht hinstellen. Aber was ich jetzt machen werde, ist, ich schneide das, was wir heute beim Lavalieren, beim Schrittieren aufgenommen haben. Da war dieses ganze Spektakel nämlich noch nicht. Und es ist jetzt 15.10 Uhr. Ich gehe mal davon aus, dass innerhalb der nächsten halben Stunde die Aktion hier vorbei ist. Und dann kann ich ganz entspannt das aufnehmen, was ich aufnehmen möchte, nämlich das Problem mit dem 3D-Drucker, was ich aufgetan hatte. Aber worum es sich da handelt, das hört ihr gleich beim Lavalieren, beim Schrittieren. ist Sonntag, der 2.3.2025, Karnevalssonntag. Morgen ist Rosenmontag. Ja, und ich hatte eben ein sehr unangenehmes Erlebnis, als ich in den Keller gegangen bin, um mir meinen 3D-Druck vom Druckbett zu nehmen. Denn der 3D-Druck lag auf dem Boden, sah überhaupt nicht schön aus und den Drucker hat mehr oder weniger fast der Super-GAU ereilt. Denn die letzten, keine Ahnung, Meter hat er wahrscheinlich auf derselben Stelle gedruckt, immer mehr Material hochgequetscht und jetzt ist der ganze untere Druckkopfbereich eine große, schwarze, verklebte Plastikmasse, ja, aus der die Düse eigentlich gar nicht mehr rausguckt. Tja nun, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich denke, ich werde den Druckkopf zerlegen müssen, damit ich das halbwegs wieder sauber hinkriege. Habe versucht, ihn abzumontieren, das geht aber nicht so einfach. Ich kriege zwar zwei Schrauben raus, aber die dritte nicht, die scheint in der Nozzle fest zu sein, keine Ahnung. Oder irgendwie gesichert, ich weiß es nicht. Tja, die Lüfter kann ich demontieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Plastikgehäuse irgendwie verrastet ist. Es ist nicht einfach. Aber jetzt erstmal spazieren gehen. Hupsi, wie sieht's denn hier aus? Naja. Nach diesem Schritttiergang werden wir uns die ganze Sache, beziehungsweise werde ich mir die ganze Sache dann mal angucken, in der Hoffnung, dass es klappt. Das Problem ist, ich kriege den Kunststoff ja wahrscheinlich nicht komplett durchgewärmt. Ich weiß auch nicht, wie viel Temperatur das Gehäuse aushält. Da muss ich mal schauen. An der Nase selber kann ja nicht viel passieren. Die kann man auf ABS hochheizen, also 230 Grad muss auch die können. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich könnte die Heißluftpistole, die ich habe, drunter setzen. Vielleicht mal moderat bei 190 Grad erstmal, um zu gucken, was passiert. Ob der Kunststoff zähflüssig wird, dass ich ihn abziehen kann, würde ja reichen. Aber wie es im Moment aussieht, ist das nicht schön. Ja, wirft mich zurück. Ziemlich viel Material für Nüsse verschwendet. 13 Stunden Druckzeit für Nüsse. Sehr ärgerlich. Aber was willst du machen? Jetzt hätte ich nichts Besseres zu tun. Jude, ist Karneval, vollkommen egal. Da habe ich nichts Besseres zu tun. Aber zumindest macht mir das Content für diesen Podcast. Die Uhr sagt 9.30 Uhr. Wir befinden uns gerade auf dem Falkenhof. Und zwar hier, wo der Zug für den Lindlerer Karnevalszug gleich Aufstellung findet. Sonntag 10 bis 18 Uhr, absolutes Halteverbot. Bis auf den Zug. Ein lustiges Schild, was steht hier? Aha, selber. Beidseitig, naja. Das, was immer passiert. Seit ich denken kann, ist hier immer Zugaufstellung. Noch sieht man nichts, aber es ist ja auch noch früh. Der Zug startet. Ja, der Zug startet um 2, danke. Ja, seit ich denken kann, startet der Zug um 14 Uhr immer hier in Falkenhof. Läuft dann über die Rheinstraße und danach irgendwie durch den Ort. Das variiert schon mal, aber der Start ist eigentlich immer derselbe. Temperatur für die Statistik knapp unter 3 Grad plus. Die Bänke, die Wiesen, die Autos sind dort, wo noch nicht direkt von der Sonne bestrahlt, beeist. Ist also raureif drauf. Und es verspricht, ein schöner Tag zu werden. Und auch das ist am Karnevalssonntag in Lindlar eigentlich relativ normal. Ich kann mich nur auf wenige Ausnahmen erinnern, wo es während des Zuges mal gestürmt, geregnet, gegraupelt oder ähnliches hat. Ich habe heute übrigens wieder die Knisterjacke an, wie ihr hört. Ich kann es nicht ändern. Es ist halt die, die für das jetzige Wetter am optimalsten ist. Kann man optimal eigentlich steigern? Ich habe keine Ahnung. Aha, da oben wird gerade von Helfern, ich denke mal Parteihelfern, ein Wahlwerbeplakat der Grünen abgehängt, was ungefähr auf 4 Meter Höhe an einem Mast befestigt ist. Hat vielleicht jemand hochgeschoben, keine Ahnung. Aber sie haben eine lange Schneidgiraffe für die Kabelbinder. Genau, da gibt's Fristen. Bin ich ja mal gespannt. Aber das wird bei denen von Erfolg beschieden sein. Was haben die eigentlich da hinten? Nee, da dieses Gerüst, da kann man wahrscheinlich eine Plane drüber ziehen im Sommer oder so, wa? Ja, dass sie da im Schatten setzen können. Wir reden hier von der Grundschule, dem Schulhof. Da ist so ein Metallgerüst ähnlich einer Bühne. Im Endeffekt eine Art Metallrohrkreuz. Und ja, theoretisch könnte man da wahrscheinlich eine Zeltbahn drüber ziehen. Unten drunter sind halt in einer Art Rondellbänke angeordnet. Fest. Ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Da kann man da mal sehen. Es ist immer mal was Neues beim Spazierengehen. Aber ich bin echt angepisst wegen dem Drucker. Das musste echt nicht sein. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Wenn das Ding defekt ist, dann müsste ich mir entweder eine neue Umhausung drucken, was ich aber so einfach nicht kann, weil wenn ich es aus PLA mache, schmilzt das ja bei der gleichen Temperatur wie der Werkstoff. Und wie ich das jetzt auseinanderkriege, keine Ahnung. Einen neuen Druckkopf wird wahrscheinlich auch schwer zu beschaffen. Und das Ding zum Hersteller einschicken, ich weiß auch nicht. Das ist das Problem, was man dann hat. Ja, ärgerlich. Ich kann jetzt nur hoffen, dass der unten drunter komplett zu ist, bis auf die Düse. Das könnte bedeuten, dass es das nicht irgendwie noch reingequetscht hat. Und das würde wiederum bedeuten, dass man es unten vielleicht weggekratzt kriegt. Aber ja, wie es im Moment fest ist und so, das ist natürlich alles nicht schön. Und wie ich Sachen wie die Lüfter oder so vor der Wärme von der Heißluftpistole schützen kann, weiß ich auch noch nicht. Also ich bin da noch ein wenig unentschlossen. Oder die Isolierung der Kabel. Oder der Antriebsriemen, der da in der Nähe ist. Wie gesagt, wenn ich ihn abmontieren könnte, wäre ja schön. Aber ich glaube, die haben die Rückwand des Gehäuses mit einer Schraube gesichert, die ich jetzt so einfach nicht loskriege, weil die scheint arg fest zu sein. Und wenn ich da zu fest dran drehe, dann bricht mir vielleicht nachher noch was am Gehäuse kaputt. Da habe ich dann gar keine Lust drauf. Aber hey, alles sehr ärgerlich. Naja. Toll, ich habe das Handy nicht mit. Wo habe ich das denn jetzt hingetan? Naja, weiß ich nicht. Nee, ich hab's abgezogen vom Netz, als ich jetzt hochkam. Wahrscheinlich habe ich's. Ja, dann habe ich's wahrscheinlich in der Küche oder sonst was. Ist doch scheiße. Fuck. Toll. Ein Jogger. Ja. Moin. Die dritte Person. Hallo Gänse. Alles im Lack. Die interessiert das auch nicht mehr. Da kannst du auf Schrittlänge dran vorbeigehen. Stört die nicht. Frei nach dem Motto, ist unser Park, hau ab. Gucken zwar argwöhnisch, aber das ist auch alles. Ich habe ja vor Jahren mal diese OKM-Mikrofone gekauft, mit dem man ein realistisches Stereo-Klangbild aufnehmen kann. Das heißt, wenn man das Aufgenommene in Stereo mittels Kopfhörer abspielt, kann man genau hören, ob jetzt irgendein Hund von links hinten nach rechts vorne läuft oder ob irgendetwas hinter einem oder vor einem ist. Das hört sich richtig gut an. Der Gassi-Pottom, der hatte die früher verwendet. Also ein ähnliches Paar. Ja, und dann hat sich mit der Zeit, das hat ja aber manche auch schon mal erzählt, der Kunststoff um die Mikrofone zerlegt und man konnte sie sich nicht mehr vernünftig in die Ohren stecken. Also es ist im Endeffekt Außenmikrofon, Innenkopfhörer. Und da habe ich mir neue gekauft vor einer Weile. Ich habe sie aber immer noch nicht dran gemacht. Könnte ich jetzt ja vielleicht auch mal machen. Deswegen Notiz an mich. Bring endlich die OKMs in Ordnung. Ah, hört ihr? Von der Straße. Halt Mucke ran. Ist aber wahrscheinlich noch kein Trecker mit Karneval. Ja, das ist jetzt so. Alle fahren zum Aufstellungsort innerhalb der nächsten 4 Stunden, denke ich. Und dann werden sie einsortiert, der Reihe nach, wie sie sich aufzubauen haben. Ja, und dann geht nachher der Zug los. Ja, hier haben sie echt Erdarbeiten auf dem Weg gehabt. Schlaglöcher zugemacht. Aber alles sehr holprig hier im vorderen Bereich. Das könnte verbessert werden. Wir sind auf dem ehemaligen Trimlichpfad, wie auch schon letzten Sonntag. Da wird es also nicht viel zu erzählen geben. Aber es ist schön, wie die Bänke hier rüber leuchten aus dem Schlosspark, wenn die Sonne drauf scheint, weil sie jetzt ja so große Rückenlehnen haben. Und die sind noch nicht bemockt, da ist noch kein Biofilm drauf. Die reflektieren die Sonne noch richtig schön. Das hier ist fast Straßenbreite, ne? Kannst du bald mit zwei Autos nebeneinander her. Ja, komisch, wieso sie es nur bis hier befestigt haben, ne? So richtig mit Splitten allem. Obwohl, ist ja auch nur das kurze Stück. Ja. Dass da vorne Klärschlammcontainer sind. Die 8 Stück hier an der Kläranlage. Also mal wieder unten den Schlamm aus dem Becken holen. Wenn er sich abgesetzt hat oder so. Oder ist das Zeug, was sie rausrakeln? Aber so richtig, wie jetzt beispielsweise an der Agger, wo hinten der Stauweiher in, wie heißt das Schloss da hinten? Ehreshofen, ne? Ist, da haben sie ja an der Staustufe so einen großen Rechen und da fährt dann immer so eine, ja, es ist auch so eine Art Rechen. Die holt dann immer die Holzstücke und die Blätter und was da sonst noch so alles angespült wird, macht das auf einen großen Haufen neben dem Stauwehr und da wird es dann regelmäßig abtransportiert. Und wenn man mal guckt, was da für eine Scheiße liegt, das ist schon gewaltig. Aber hier ist mit Sicherheit unter 0 Grad, habe ich so ein Gefühl. Ja, verständlich. Ich merke es auch ein wenig, aber halt nur an den Beinen und an den Ohren. Deine sind ja verpackt. Du hast ja eine Mütze an. Ja. Schön hier, Quelle. Die Quelle im Wald, die macht da schon eine ganz schöne Kerbe und läuft dann hier über den Weg runter in einen Graben. Der läuft dann Richtung Lennefer. Der Tungma, so heißt er mit Open-Caching-Namen, vielleicht auch mit Geocaching-Namen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Der richtet ja das diesjährige Open-Caching-Headquarter-Event aus in der Schweiz. Und da ist jetzt der erste Cache aufgeploppt. Und bei Open-Caches ist ja alles ein bisschen anders und das ist sehr schön. Da wird erklärt, worauf man als Schweiz-Reisender achten sollte, also wie das mit der Kohle ist und wie man da bezahlen kann und wie die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind und dass Roaming teuer sein könnte und man sich da schlau machen sollte und falls man eine andere Karte braucht, wo man die bekommt, also SIM-Karte. Ja, so lauter Informationen eben in der Cache-Beschreibung. Selbstverständlich soll es da auch eine Dose geben, irgendwann, aber weil es ein Mystery ist, kommen die Informationen so mit und mit. Und werden danach immer leichter. Wollen wir über den Berg gehen oder willst du lieber Strecke? Strecke. Okay. Dann gehen wir an der Kapelle vorbei. Ja, wir kommen an der Kapelle vorbei und dann kommen wir an der Kapelle vorbei. Nein, wir gehen jetzt unterhalb der Kapelle vorbei. Wenn wir aber ist doch an der Kapelle vorbei. Wenn wir ja auch an der Kapelle vorbei, nur oberhalb. Wenn du es sagst, es ist ja jetzt bald Ostern, ne? Ja. Ab Mittwoch 6 Wochen. Fastet man dann. Aschermittwoch ist doch alles vorbei. Also ist Aschermittwoch das Schlemmen vorbei und dann ist Fastenzeit bis Ostern. Fische essen, ja, und dann ist Fastenzeit. Kein Alkohol, kein Fernsehen, keine Süßigkeiten. Aha. Manche fasten sich nie wieder. Was haben sie an? Ich wäre ja dafür, dass hier die Lennefertalstraße zwischen 8 und 13 Uhr sonntags Autos fastet. Also, dass hier Ruhe ist, dass man hier mal in Ruhe reden kann, wenn man hierher geht. Ob der Oberwurstzutzler wieder sein Konterfei aufs Ei malen lassen wird? Was meinst du? Ich meine, Mozart, dessen Antlitz prangt ja auf der Mozartkugel. Und wenn man die isst, dann hast du ja diese unterschiedlichen Geschmäcker in diesen unterschiedlichen Schichten, es sei denn, du beißt drauf. Aber es ist ja insgesamt recht wohlschmeckend, ne? Es schmeichelt dem Gaumen. Aber wenn ich mir überlege, der andere, der ist da auf diesem Ei, also quasi, ich meine nichts gegen Frühstücksei, ich esse ja gerne Eier, aber trotzdem ist das Ding mehr oder weniger einem Huhn aus dem Arsch gefallen. Und diesen Beigeschmack, ja, den hat's halt. Also mit dem Konterfei. Ja, und du musst ihn erstmal aufschlagen. Also, genau. Du siehst dieses Ei, kriegst schon direkt Aggression, klopfst erstmal die Schale und die Fratze weg und dann kommst du an etwas, was ja eigentlich noch recht gut schmeckt, wenn man salzt, weil ansonsten ist es fad und mit ein bisschen Glück denkt man nicht dran, was vorher drauf war oder drum. Das, ja, es ist sehr bitter. Ich muss noch mal kurz in die Kapelle gehen. Ja, die Schneeglöckchen sind fort. Sie hat jetzt was anderes. Was weiß ich. Da ich ja mein Handy nicht dabei habe, kann ich es nicht fotografieren. Und die Holde läuft wieder gnadenlos vor. Die hole ich nie wieder ein hier am Hang. Muss jetzt aufhören zu reden. Ich kriege jetzt Schweratmung. Ach je, ach je, ach je. Man hält nicht leicht. Nö, ich kriege ja jetzt regelmäßig irgendwie Geld. Dann werden wir das ja irgendwann bei der nächsten Berechnung. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich Zählerstände übermitteln kann. Ja, und ich freue mich so gar nicht auf La Reparatur. Aber muss ja. Bitte? Waschen, waschen, waschen. Ja. Ich habe morgen Wasser rausgemacht aus dem Entfeuchter. Wenn du noch mal was mischen möchtest, dann Wasser für Auto schon mal. Ah, aber jetzt mache ich erstmal den Drucker, weil ich brauche den. Sieht sehr viel lustiger aus, wenn das der Kopf wäre. Auf der Rückseite sind zwei LEDs. Warte mal. Bescheuert. Ja, es ist so schön idyllisch hier. Ja, genau, wie du sagst, die Ruhe vor dem Sturm. Bitte? Ach so, du beziehst das auf Karneval. Okay. Tja, ich weiß es ja nicht. Es haben ja ein paar Leute schon wieder diesen Cash da gefunden, ne? Ja, ein paar aber auch nicht. Klein und fies. Mhm. Wenn man es wüsste. Ich glaube sogar der WD da. Grüße. Ich meine sogar der. Ah ja, der ist bestimmt jetzt auch karnevalistisch. Meinst du nicht? Tauben. Sind die weiß? Könnten weiße Tauben sein. Hat wer geheiratet? Oder haben die sich einfach nur verpisst, so nach dem Motto? So auf irgendeiner Hochzeit freigelassen. Endlich frei! Und jetzt machen sie hier ihr Ding im Wald. Züchtet man die eigentlich? Ist das so eine Art Albino-Zucht oder bleicht man die? So nach dem Motto, mal kurz in Wasserstoffperoxid zoppen und danach hell. Ich weiß nicht, ob das als Aerosol gut ist für die. Ich meine, zoppen wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn man sieht, wie schön die, also ungeachtet der Tatsache, dass Tauben nicht schön sind, aber man sieht, wie schön weiß die jetzt hier in der Sonne strahlen. Was soll denn das sonst sein? Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, Sommer. Und Rotkehlchen, ich meine, was soll hier sonst so weiß sein? Beruhigt mich, dass du aufgrund der Farbgebung darauf kommst. Weder anhand der Flügel, noch an Schwanzfedern oder irgendwas anatomisch kann man nicht abstellen. Nee, sie müssten was näher hier ranfliegen. Aber Tauben fliegen halt gerne mal so in Schwärmen. Vielleicht machen sie auch eine Kurve über ihrem Taubenschlag so hin und her. Kann ja auch sein, dass sie heute Ausflug haben. Kommt da eigentlich das Wort Ausflug her? Von Tauben? Komm, wir machen einen Ausflug. Wir können avisieren, oder bei taube24.de gibt es bestimmt. Also ich wüsste jetzt nicht, aber es gibt ja alles mit 24.de. taube24.de. Vielleicht auch bänke24. Oder Grundsteuer B24. Okay, jetzt wird's albern. Moin. Kann ich mal dein Fotoapparat haben, bitte? Danke. Ich sehe mich. Ja, keine Stucker. Aber die waren auch von uns. Jetzt strahlt die Sonne hier schön hin. Aber man sieht nichts. So cash-technisch immer noch nicht. Die Bank hat einen neuen Platz, ja, aber keine Grabbelspuren. Da werden ja wohl nicht diese komischen Pilze da sein, oder? Da. Da war's ja dran. Gut. So direkt sieht man nichts. Ich gehe doch mal weiter. Unsinnig. Bitteschön. Dankeschön. Tauben. Ah, warte mal, vielleicht gleich Federn. 3, 2, 1. Ach so. Darf mal schneller fahren, ne? Warnblinker an und mit 50 durch die 30er, scheißegal. Karnevalisten. Was ist das für ein Spack, ey? Hä? Ja, Schneeglöckchen am Hang. Ja, aber da ist ja hier eine Menge los mit Schneeglöckchen, ne? Früher gab es ja dieses Studi-VZ, ne? Jetzt gibt es dieses Cupra-VZ. Aber das war ja einfach. Ist das hier sowas wie Slime für in neuer Variante oder was? Ja. Echt? Stimmt. Dream Horse. Oder Glown Fun. Oder ist das irgendwie eine Farbe in verschiedenen Putty? Ja, stimmt, irgendwas drin. Ja, das sieht ja auch so glow and fun. Was gibt's hier? Hallo. Hallo. Ist der Piper offen? Kann ich mir kaum vorstellen. Am Sonntag eher nicht. Sonntag ist nichts offen, ne? Nee, gar nichts. Wissen Sie, wann der Zug ist? Ab 14 Uhr. Gehen die hinten am Falkenhof los, die Rheinstraße dann lang. Ach so, da muss ich noch was warten. Da guck. Delamis. Sind das Delamis? Das sah zuerst aus wie ein Rasierer. Mhm. Dann habe ich gesehen, dass es ein Füller ist. Aber das sind. Ja, oh, die haben auch die Harry Potter-Version von den Lamis. Oh. Aber die haben Lamis. Ja. Sind das die reinen Kullis oder sind das. Oder sind das doppelt? Nee, das sind nur reine Kullis. Ein Textmarker in Dunkel-Lilla hat natürlich auch was, ne? Ich werde jetzt mal die Diva an Strom hängen, glaube ich. Wetter ist ja schön. Kann ich das mal machen? Entdecke die Schönheit der traditionellen heiligen Messe in der Form des alten Ritus. Aha. Also, Blumenstraße. Ja, die Werken. Die hat zu. Die Blumen, dann haben wir überhaupt noch was? Einen. Ich glaube, wir haben sonst auch gar keinen Blumenladen mehr. Der am Friedhof ist weg. Ach so. Und ansonsten wüsste ich nicht. Dankeschön. Ja, gerne. Auch so, danke. im Dorf. Was, der mit unten? Gemeinde. Hä? In der Gemeinde, wo ist unten? Ach, hinten, ja, hinten am Friedhof selber ist aber auch zu. Ja, aber was, war nicht mal einer? Nee, hier beim, ich meine, da war mal einer. Damals. Ja, ich habe da schon mal, aber da kann sein, dass da jetzt die neben dem B4 oder hier da, wo du immer dein Säckchen trinken gehst. Nee, da ist kein. Da war mal einer. Aber da war mal einer da. Ja, das ist aber auch schon. Ja, ich sag ja, das ist hunderte Jahre her. Ich kaufe ja keine Blumen. Ich weiß. Bin ja kein Pflanzenmörder. Kannst du auch einen Tisch bekommen. Ja, oder Gestecke oder Kränze. Ich geh als Norden. Dafür redest du aber viel. Das kommt dann lieber. Wenn ich nicht so gern reden würde, hätte ich da richtig viel aufgehoben. Hat da so eine Studie gegeben. Frauen reden ca. 3000 Wörter mehr als Männer durchschnittlich am Tag. Am Tag. Habe ich den Schnitt trotzdem. Ja. Naja, ich bin dann auch nicht typisch, ne? Wenn ich mir überlege, was ich da die ganze Zeit im Mikrofon laber. Na gut, aber von den, jetzt weiß ich nicht auf den Namen, wo wir mit auf dem Leuchtturm waren. Meinst du jetzt den Leuchtturm oder die Leute? Die Leute. Ja, das erste Mal, wo wir da waren. So, du meinst die Schasens. Schasens. Er redet ja für Nordlicht auch so viel. Ja, der ist ja eigentlich auch Hessen. Ach so. Ursprünglich. Soweit ich weiß. Aber hey, ne? Das weiß ich schon. Mittels der Heißluftpistole nebst kleinem Düsenaufsatz und unter Zuhilfenahme einer Art Ahle und eines kleinen dünnen Spatels konnte ich das Gehäuse Stück für Stück von der PLA-Masse befreien. Zwar hat sich das Gehäuse des Druckkopfes an der Unterseite leicht verzogen, aber das hat keine Auswirkungen auf die Funktion. In einem Video habe ich im Nachgang gesehen, wie man den Druckkopf demontiert. Tatsächlich sind es die drei Schrauben, von denen sich eine nicht mit moderater Kraft lösen ließ. Sollte es irgendwann vonnöten sein, weiß ich das jetzt. Ebenso, dass der Druckkopf zu seiner Gehäusedemontage abgeschraubt werden muss, damit man an die entsprechenden Schrauben kommt. Beispielsweise bei Austausch des Hotends, für Laien das Heizelement, dass das Filament, die Plaste, aufschmilzt, damit es gedruckt werden kann. Abschließend stellte sich allerdings die Frage, ob die Düse oder das Heizelement Schaden nahm. Dazu habe ich eine Druckdatei für ein kleines Plättchen erstellt. 30x30 mm, 3 mm hoch mit einer 25 mm Bohrung. Vor dem Druck hatte ich zunächst das Druckbett mit Isopropanol gereinigt, anschließend Düse und Druckbett auf Drucktemperatur gebracht und danach gelevelt, das heißt in der Höhe zueinander ausgerichtet. Der Druck gelang, offenbar schien nichts Schaden genommen zu haben. So stand dem Druck des Bauteils nichts mehr im Wege und diesmal klappte es sogar einwandfrei. Notiz an mich: während des Druckens demnächst öfter kontrollieren. Und mit diesem Bombenvorsatz endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 219 vom 7.3.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.